Artaud und das Schaudern. Antonin Artaud, der im März diesen Jahres 71. Todestag hatte, wollte vor etwas mehr als 70 Jahren eine Radiosendung ausstrahlen, die der Intendant des Senders nach dem Hören verhindert hatte. Artaud gilt als Autor einer Theorie der Repräsentation der Grausamkeit, die jedoch schon der Übersetzung nach sprachlich oft missverständlich ist. Im Gegensatz zu einer massenhaften Reproduktion grausamer Inhalte hat Artaud sprachtheoretische Forschung betrieben, was Grauen und Schaudern in der Literatur eigentlich sein soll. Außerdem geht es darum, wie diese Form von Repräsentation zu verstehen ist und zuletzt auch darum, ob sie ethisch relevant ist. Der Begriff der Grausamkeit ist leicht falsch zu verstehen. Auch durch die Übersetzung ergeben sich unterschiedliche Assoziationen. Beim deutschen Wort Grausamkeit klingt das Wort grau an. Grau erinnert in diesem Zusammenhang an das Alter, an schwarz-weiße Filme oder an eine, manchmal misslungene, Mischung von Komplementärfarben. Beim französischen Wort cruauté klingen diese Assoziationen gar nicht an. Es wird auch als Unerbittlichkeit übersetzt. Viel eher klingt das Wort haute an, das heißt übersetzt hoch. Es ist auch die Bedeutung des Theaters, die den Begriff der Grausamkeit relativiert. Die Kulturkritik Artauds zielt darauf ab, die Existenz der Kultur zu befragen, sie zu relativieren und letztlich als eine Nicht-Existenz zu beschreiben. Damit ist diese Theorie nicht weit von den Vorstellungen des Konstruktivismus entfernt, die die Wirklichkeit als Gestaltung von Personen und Gruppen begreift. Die Welt könnte sich in Entstehung befinden, sodass die kulturellen Vorstellungen, die von einer anderen Elite der Meisterwerke schon als Tatsachen verstanden werden, erst zukünftig erfolgen. Artaud denkt von den Ursprüngen der Kultur her, von Ureinwohnern ausgehend, die auf steinzeitlichem Niveau leben. Das ist auch eine Rückkehr zur Biologie der Materie. Dieses erinnert an das von ihm auch sogenannte alchemistische Theater. Man kann diese Vorstellung verstehen, wenn man die naturgeschichtlichen Zeiträume in den Blick nimmt. Es umfasst die Geschichte des Universums grob geschätzt vielleicht mehr als 10 Milliarden Jahre. Davon sind nur einige 10.000 Jahre mit der aktuellen Kultur vergleichbar, wie Antike, Mittelalter und Neuzeit, auch wenn sie auf den naturgeschichtlichen Phänomenen gründen. Absurderweise lassen sich bei Artaud beide Lesarten finden, eine auf das Nichts bezogene, die das Negative, das Grau und Positiv zu bewerten scheint, und, im Gegenteil dazu, eine produktive, die auf ein einzigartiges Erlebnis zielt. Dieses einzigartige Erleben ist nicht ganz einfach oder gar nicht sprachlich zu beschreiben, da es nach Artaud unbedingt außerhalb von Worten bestehen soll. Artaud beabsichtigt sprachtheoretisch eine Auflösung der Schrift. Sie schaffe es nicht, zu dem gewünschten Inhalt zu gelangen. Er sieht meiner Meinung nach darin eine weitere Nichtigkeit. Es ist die Unfähigkeit, das performative Erlebnis mit dem Deutschen, Französischen oder einer anderen Sprache zu erreichen. Es ist zuletzt dann die Möglichkeit, allgemeinsprachlich kreativ zu werden, die bedeutend ist. Keine präzisen Formulierungen einzelner Autoren und schon gar kein Meisterwerk von Autoren wie Goethe, Shakespeare oder Sophokles. Das Erleben drückt er dann mit Lautgedichten aus, die keine direkt inhaltlich und grammatisch verständliche Form mehr haben. Aurélie, Aurélie, reteter teter si, desi. Yada deptu, edidi, lade, yodo deptu. Il est dit, le dit des petits. Yada de petits, ou les deux, yadu de petits, ou les dit. Parusa, d'apulo, tarala, rakinda, dirulo, paruda, d'apulo, raconte, dadulo, radabu. Bei der Repräsentation des Grauens geht es um die Herstellung einer absoluten Grenzerfahrung. Es bedeutet, durch das Grauen wird eine Grenze bewusst, die in menschlicher Form nicht überschritten werden kann. An der Grenze des Grauens wird der Mensch zurückgeworfen, entweder in positiver Form oder negativer Form. Diese positiven und negativen Formen sind entweder Sinn und Richtigkeit oder die Einsicht in das Nichts und das absolute Ende. Deswegen muss bei dem Theater der Grausamkeit das Publikum performativ mit einbezogen werden, um zu einer richtigen Deutung gelangen zu können. Der Effekt der Grausamkeit wird durch die Darstellung der absoluten Verneinung von allem erreicht. Dieses Nichts im Sein kann als Schreck empfunden werden. Dieser Effekt soll in der Folge wieder die Erkenntnis der Positivität zur Folge haben, ein Erleben des Seins. Betrachtet man das Problem des Perfektionismus auf Artaud bezogen, geht es auch darum, dass Perfektion das Anfangen kreativer Aktionen gleich verhindern könnte, da, im Sinn einer historischen Beendigung von Kunst, dann schon alles wirklich ist. Ein zu mächtiger Mangel, eine zu große Krise, und als dieser müsste die Schlechtigkeit, das Grauen und Schaudern verstanden werden, beendet jedoch die Umsetzung beim Schaffen vor dem Ergebnis. Das Grauen wäre nach Leibniz eine Virtualität. Es ist die Welt, die gerade eben nicht wirklich geworden ist, durch die Freiheit des Menschen jedoch vorstellbar bleibt. Nach Artaud hat sein Theater der Grausamkeit nie existiert. Nach der Industrialisierung, ist auch die technische Reproduktion des Grauens ein Problem dieser Ästhetik. Kritisch betrachtet erscheint eine Ästhetik des Grauens sinnlos und absurd, weil sie zu wenig praktisch orientiert produktiv sein könnte. Es ist in der Folge der technischen Reproduktion die unerbittliche Funktion der technischen Natur, die die Menschheit überdauern könnte. So vermutet vielleicht manche Geschichte der Literatur und der Utopie eine Existenz von maschinellem technischem Leben nach dem menschlichen Leben. Oder sogar eine Schaffung des menschlichen Lebens allgemein aus einer technischen Funktion heraus, die das humane Leben an Macht übertrifft. Das betrifft auch die Erzählung von interstellaren Mächten. Man schaudert dann jedoch nicht vor dem Grauen, sondern vor einer technisch-zeitlichen Dauer, abstrakt und etwas abgewandelt bezeichnet, vor einer Mathematik oder Astronomie, die das menschliche Leben sowohl zu Beginn als zu Ende begrenzt, auch wenn bei Atot die begriffliche und damit auch die zahlenmäßige Wirklichkeit für die Repräsentation des Grauens abgelehnt wird. Das eigene Ende und das Ende der Wiederholung der ganzen Lebensform muss mit Schaudern betrachtet werden, da das Prinzip der Selbsterhaltung ethisch begründet ist und verpflichtet. Zunächst basiert das Schaudern, der Spuk vielleicht auf dem Schock der Einsicht in dieses Andere. Das Andere ist dieses Nichts im Sein, das als Verneinung erscheint und etwas Fremdes bleibt. Der Schock ist ein Mittel, den Effekt dieser Theatervorstellung zu erreichen. Doch es geht auch hier nicht um einen Schock der Verletzung der Körper oder um Mord. Nachdem dieser Schockeffekt transzendiert ist, folgt ein Schmerz an diesem Anderen und seinem alltäglichen Wirken, das über jede menschliche Aktion hinaus gelten könnte. Vor dieser Unerbittlichkeit graut es. Das Wirken der anderen Größe ist jedoch nicht per se eine negative Form, die abgelehnt werden muss und die menschliche Existenz bedroht. Es ist im Gegenteil gerade die strukturelle Formel, die die Existenz des Menschen alltäglich mechanisch miterhält, die ihn, die Kulturgeschichte überdauernd, mit verursacht hat. Im Sinn dieses Anfangs ist sie positive, bejahende Erscheinung. Doch die Bewegung, deren Aktivität scheinbar kein Ende kennt, lässt über die Dauer das Grauen erahnen, wenn man an ihre ferne Zukunft denkt. Ethisch bleibt ein Prinzip der Selbsterhaltung in bestimmten Punkten unberührbar. Die Geometrie dieser historischen Phase nach der Industrialisierung ist nicht neutral. Sie versteht die Erhaltung von Person und Leben als Wert. Auch Rateau stellt die Unberührbarkeit des Körpers heraus. Er wollte den Spuk, aber nicht als Verletzung. Der größere Teil des Theaters setzt auf die Wiederholung menschlichen Lebens und auf die Bejahung der menschlichen Kultur. Deswegen wird keine Propaganda der Zerstörung betrieben. Die Aktivierung leiblicher Kräfte und einer positiven Emotion erscheint auf den ersten Blick unmöglich mit der Ästhetik von Spuk und Grauen verbunden. Doch dieses performative Erlebnis könnte mit einem fortschrittlichen Begriff des metaphysischen Theaters erreicht werden. Manchmal eignet sich eine subtile Erzählung negativer Inhalte dazu. Sprecher Christopher Grimm. Ein Projekt der INAP Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des BFW MBH.